Ich hatte vor einigen Jahren Gelegenheit, auf dem Kölner Kicksound Festival Klaus Schulze live zu erleben, obwohl das Jahrzehnte, nach der gerade gehörten Aufnahme stattfand, ist der Mann wirklich seinem Stil treu geblieben und hat dafür heute, vor allen Dingen im Ausland, wirklich heißen Fans. Moon Dawn aus dem Jahre 1976 ist einer der großen Schulze-Klassiker und klingt heute mehr als 20 Jahre später noch irgendwie modern. Mit dem Bombast-Sound eines Klaus Schulze wollten die Düsseldorfer Kraftwerk nichts zu tun haben. Der Sound von Kraftwerk war Technopop. Der klang 1974 noch etwas anders als heute, aber eroberte mit Autobahn schnell den Rest der Welt und wurde zum Meilenstein der Synthesizer-Musik.